Meine Damen und Herren, in einer Übernahme vom Hessischen Rundfunk brachten wir gestern Abend in der Aktuellen Stunde einen Bericht von Heinz Hofmann aus Prag, in dem er die Schilderung eines Augenzeugen der politischen Vorgänge in der Zentrale der KPC wiedergibt, als dort die Nachricht vom Beginn der Okkupation eintraf. Dieser Bericht hat bei unseren Hörern so großes Interesse gefunden, dass wir ihn jetzt wiederholen. Heinz Hofmann beginnt mit einer kurzen Schilderung seiner Eindrücke von der Rundfunkrede des Parteichefs der KPC, Alexander Dubček, die dieser gestern nach seiner Rückkehr von den Moskauer Verhandlungen hielt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, Sie haben inzwischen gehört, was Alexander Dubček in seiner 25-minütigen Ansprache an das tschechoslowakische Volk gesagt hat. Leider konnten Sie wahrscheinlich nicht hören, wie er es sagte. Es war die erschütterndste Rede, die ich je von einem Politiker vernahm. Es war die Rede eines Mannes, der vor knapp einer Woche von den sowjetischen Okkupationssoldaten und Offizieren festgesetzt wurde und über dessen Schicksal in dieser Zwischenzeit man bis heute immer noch nichts weiß. Aber es war die Rede eines Mannes, der nicht nur durch Überanstrengung und gesundheitliche Strapazen gekennzeichnet ist, sondern der immer noch nicht das Entsetzen darüber überwunden hat, was ihm, dem Kommunisten, der nichts anderes wollte, als einen guten Kommunismus von anderen Kommunisten, die er für seine Freunde hielt, widerfahren musste. Ich glaube, es ist gerade heute die richtige Zeit, eine Schilderung jener Nacht zu geben, in der die Tragödie der Tschechoslowakei und die Tragödie der Person Alexander Dubčeks begann. So wie ich Ihnen jetzt diese Nacht schildere, dürfte sie einmal in die authentischen Annalen der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei eingehen. Am Dienstag, den 20. August 1968, hatte sich um 10 Uhr nachts das Präsidium der Kommunistischen Partei der KPC in dem Hause des Sekretariats am Ufer der Moldau versammelt. Auf der Tagesordnung standen zwei Punkte: die Vorbereitung des slowakischen Parteitages und die Vorbereitung der Berichterstattung darüber und eine Zusammenfassung der Reaktion der Öffentlichkeit auf den wenige Tage vorher veröffentlichten Entwurf der neuen Statuten der KPC. Noch ehe man in die Tagesordnung eintrat, richtete der erste Vorsitzende der slowakischen KP, Vasil Bilak, einen heftigen Angriff gegen den Parteivorsitzenden Alexander Dubček. Er bezichtigte Dubček der Neigung zum Personenkult und warf ihm vor, er genieße in der Partei und im Volke ein höheres Ansehen als jeder andere tschechoslowakische KP-Führer. Dubček war empört und der für die Rechtskommission der Partei zuständige Sekretär Zdeněk Glináš erwiderte, man könne schließlich dem Volke nicht seine Sympathien verbieten. Auf der Seite des slowakischen Parteichefs Bilaks aber standen die Präsidiumsmitglieder Olřich Šveska, gleichzeitig Chefredakteur der Parteizeitung Rudi Pravo und Drahomir Kolder. Es entwickelte sich eine scharfe Diskussion zwischen Dubček und Bilak, die dann der ZK-Sekretär Alois Indra eingriff, der vermittelnd vorschlug, man solle die beiden vorgesehenen Tagesordnungspunkte fallen lassen und dafür ein von der Gruppe Bilak-Indra-Kolder ausgearbeitetes 15-Seiten-Dokument behandeln. In diesem Dokument waren angebliche taktische Verbesserungen für den 14. Parteitag enthalten, aber es enthielt auch eine Passage, die feststellte, dass die fünf Warschauer Paktstaaten mit Recht den Vorwurf der Existenz konterrevolutionärer Bestrebungen in der Tschechoslowakei gemacht hätten. Dubček las dieses Dokument und sagte, auf Indra blickend, dies ist Verrat. Er wandte sich dagegen, das Papier zu diskutieren. Das Präsidiumsmitglied Drahomir Kolder bestand nach wie vor auf einer Diskussion des Papiers, worauf das Präsidiumsmitglied Jan Tiller erklärte, das Papier enthielte zwar Übertreibungen, aber grundsätzlich könnte man doch darüber reden. Dubček und die Mehrheit des Präsidiums lehnten ab. Man wollte jedoch exakt darüber abstimmen. Doch als man gegen 21 Uhr zur Abstimmung schritt, war der Sekretär Indra nicht anwesend. Indra wurde geholt und stimmte in diesem Augenblick dann auch mit der Mehrheit. Man ging zu der vorgesehenen Tagesordnung über und begann die Diskussion der Frage, wer die KPC auf dem slowakischen Parteitag vertreten solle. Gegen 22.30 Uhr wurde Ministerpräsident Čarnik aus der Präsidiumssitzung herausgerufen. Er kam zurück mit dem Satz, die Okkupation beginnt, sie kommen. Hier muss man eine Zwischenblende machen. Es muss eingefügt werden, dass an diesem Abend des 20. August 1968 um 21 Uhr auf dem Prager Flugplatz Ruzynje zwei Zivilmaschinen gelandet waren, eine aus Polen, eine aus der Sowjetunion. Ihnen entstiegen 80 bewaffnete Zivilisten, die sofort die gesamten technischen Anlagen des Flugplatzes mit Waffengewalt okkupierten und die Techniker einsperrten. Zur gleichen Stunde ereignete sich dasselbe auf den Flugplätzen in Pressburg und in Mährisch-Ostrau. Die Zivilisten gaben die Anweisung, alle Flugzeuge von den Landebahnen abzuschleppen und per Funk erließen sie ein Landeverbot für alle ausländischen Zivilflugzeuge. Um 22.30 Uhr, als Ministerpräsident Olszych Czernik seinen Anruf erhielt, war diese Aktion auf den Flugplätzen bereits abgeschlossen und die Okkupation begann. Als Czernik mit dem weiteren Satz, die Armeen der fünf Länder haben die Grenzen überschritten und besetzen uns, die Tür zum Sitzungsraum des Präsidiums hinter sich schloss, entstand Verwirrung oder besser gesagt, die meisten Mitglieder des Präsidiums waren erschüttert durch diese Mitteilung. Hauptsächlich Alexander Dubček, der erklärte, das ist schrecklich, ich dachte nicht, dass das geschehen könnte. Ich möchte bitten, mir zu erlauben, dass ich Ihnen über den weiteren Verlauf der Ereignisse den Bericht eines Augenzeugen verlese. Der bisher offiziell noch anonyme Berichterstatter erzählt. In diesem Sinne, wie Dubček, reagierten auch weitere Mitglieder. Soweit ich beobachten konnte, waren Kolder, Indra nicht überrascht und ich denke, dass ich das auch nicht von Schweska sagen kann. Danach verlas Genosse Dubček den Brief, welchen er von Brezhnev in der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt. Er verlas den Brief russisch, alle haben ihn verstanden. In diesem Briefe wurde von der KPdSU der Führung der KPC vorgeworfen, dass sie nicht einhalte, was in Czerna und Bratislava abgemacht wurde, dass sich bei uns die Konterrevolution steigert, kurz und gut. Es wiederholten sich die Vorwürfe, welche in dem Warschauer Brief enthalten waren, nur waren sie schärfer. Im Laufe der Verlesung des Briefes reagierte Dubček augenblicklich bei den einzelnen Passagen. Er sagte, das behaupten Sie, aber Sie berücksichtigen nicht, wie die Wirklichkeit ist. Wir treffen doch Vorkehrungen. Und wieder setzte er die Verlesung des Briefes fort. Im ganzen Brief aber, und das möchte ich betonen, war keine Andeutung, dass Sie es durch die Militärbesetzung der Tschechoslowakischen Republik lesen möchten. Dubček erklärte auf sein Ehrenwort als Kommunist, dass er nichts geahnt habe und er keine kleinste Andeutung darüber hatte, obwohl ihn am Samstag noch Kada anrief und mit ihm in der Slowakei verhandeln wollte. Also bis zum letzten Ende haben die führenden Funktionäre der Bruderparteien Dubček nicht darüber informiert, welchen Eingriff sie unternehmen wollen. Ich wurde dann mit anderen Aufgaben betraut und war nicht mehr ständig bei den Verhandlungen dabei. Ich bin weggegangen und kam wieder zurück. Die Mitteilung und das Verlesen des Briefes wurde sogleich von den Genossen bewertet. Sie sahen, dass das eine Riesentragödie für die Arbeiterbewegung ist und für die ganze kommunistische Bewegung, dass dieser Eingriff ein historisch tragisches Ergebnis haben wird. Sie waren einfach darüber außerordentlich erregt. Nachher sprach noch Dubček, wie ist das nur möglich? Wie? Ich habe mein ganzes Leben der Verbindung mit der UdSSR gewidmet. Das machen Sie nun mit mir. Das ist für mich einfach meine Lebenstragödie. Nachher, so fährt der Berichterstatter fort, muss ich sagen, sah ich Tränen in den Augen von Dubček. Nach einer Weile erholte er sich und rief wieder den Vorsitz zusammen, damit sie den Vorschlag der Erklärung ausarbeiteten, den sie ja lasen, mit welchem sie bekannt gemacht wurden. Damit, so möchte ich einfügen, ist die Erklärung gemeint, die über die Rundfunkstationen der Tschechoslowakei seit 2 Uhr nachts am Mittwoch gesendet wurde. Dann, so heißt es bei dem Berichterstatter, erhoben sich einige Genossen und Dubček fragte, wo ist Genosse Indra? Er wurde gerufen und nachher wurde die Erklärung verlesen. Als ich ungefähr um 2:30 Uhr nachts in das Gebäude des Zentralkomitees zurückkam, war die Erklärung noch nicht fertig. Die Genossen wurden von den Zeitungsleuten aufgefordert, sich zu beeilen. Sie hätten den Rundfunk nur bis 2 Uhr. Nachher wurde die Erklärung ausgegeben und ungefähr um 1:45 Uhr ging das Präsidium auseinander. Einige Genossen gingen weg, einige blieben im Gebäude der KPC. Als ich wegging, sah ich Dubček, Slavik, Kriegel und eine Reihe anderer Leute, Vorstände von einzelnen Abteilungen. Ich vergaß zu sagen, dass Genosse Czernik um 2 Uhr in den Regierungsvorsitz fuhr. Ich bekam die Nachricht, dass die Regierung besetzt ist und dass die Panzer zu dem Gebäude des Zentralkomitees fahren. Ich verließ das Gebäude genau in dem Augenblick, als ein schwarzer Wolga der sowjetischen Botschaft 3 Panzerautos zu dem Gebäude führte. Kaum dass sich die Tür hinter mir schloss, blieb die Wolga gerade vor dem Eingang stehen. Es gelang mir noch rechts wegzugehen, wo ich ein Verkehrsmittel vorbereitet hatte. Ich beobachtete eine Weile die Situation und ich sah, dass andere Wagen kamen, welche alle Zufahrten zum Gebäude der KPC absperrten. Der Berichterstatter fährt dann fort in seinem Bericht und gibt an, er möchte noch Berichte erstatten über Ereignisse, die er allerdings nicht beglaubigt habe. Als um 1.55 Uhr mit der Verlesung der Erklärung begonnen wurde, da wurde dies augenblicklich unterbrochen. Nach Anfrage im Rundfunk wurde mitgeteilt, dass der zuständige Minister Hoffmann dies unterbunden habe. Ich bekam daraufhin den Auftrag, mich mit dem Außenministerium in Verbindung zu setzen. Es ist mir nicht gelungen, denn es wurde von der Zentrale mitgeteilt, dass der zuständige Minister um Mitternacht verboten hat, Gespräche von außen anzunehmen. Ich solle den Minister fragen, der könnte die Zustimmung geben. Auch der Direktor der Chetika, Sulek, soll den Wink gegeben haben, um 6 Uhr abends, dass alle Mitteilungen über ihn gehen sollen, obwohl er auf Urlaub sei. Genosse Hoffmann, das ist der zuständige Minister für die Kommunikationsmittel in der Tschechoslowakei, hatte sich in den vorhergehenden Tagen sehr oft in der Umgebung des Zentralkomitees bewegt und mit Indra verhandelt. Das ist notwendig zu sagen und wir sind nicht weit von der Wahrheit, dass Indra, Kolder sich vorbereiteten, die Führung Dubčeks zu unterbinden. Das harmoniert auch damit, dass gegen die Annahme der Erklärung des Präsidiums 4 Stimmen abgegeben wurden. Švestka, Rigo, Kolder, Bilak. Indra konnte dabei nicht mitstimmen, weil er nur Sekretär war. Ich will auch noch sagen, so fährt der Berichterstatter fort, dass Genosse Barbirek nicht den Standpunkt von Indra und Kolder vertrat und wie ich weiß, existiert eine Erklärung, dass er nicht solidarisch ist mit denen aus dem Zentralkomitee, welche das Okkupationsregime annehmen wollten. Dazu möchte ich weiter sagen, dass wir diese Leute richtig einschätzen. Ich halte es für notwendig, dass ich diese Information aus dem Präsidium verrate, welche normalerweise geheim wäre, aber ich möchte, dass ihr informiert seid über Leute, die vielleicht in kurzer Zeit wieder zu euch im Namen der Partei sprechen wollen. Das ist das Ende des Berichtes, den ein Teilnehmer an der Sitzung im Zentralkomitee in jener entscheidenden Nacht vom 20. auf 21. August 1968 gegeben hat. Meine Damen und Herren, in einer Übernahme vom Hessischen Rundfunk wiederholten wir einen Bericht von Heinz Hofmann aus Prag, in dem er die Schilderung eines Augenzeugen der politischen Vorgänge in der Zentrale der KPC wiedergab.